putzen, und füßen die großen Wand. Nun geht sich die Sonne im Osten, und ruft die Millionen von Schlaf. Und bin dann bis zum schwarzen Meer. Thank you.